Kundgabe 774. Empfangen durch Bertha Dodde am 12.02.1939. Gottesgeist, Träger der Wahrheit. In die unendliche Schöpfung Einblick zu nehmen, ist nur dem im Menschen zum Leben erweckten Gottesgeist möglich. Und so wird auch nur der Mensch befähigt sein, die Beschaffenheit aller Dinge ergründen zu können, der immer nur diesen Gottesgeist in sich zum Sprechen kommen lässt und der Stimme in ihm lauschet. Je intensiver ihr die Schöpfung betrachtet, desto verständlicher wird es euch werden, dass ihr nur im Empfangen der Kraft aus Gott lebensfähig bleibt. Ihr müsst also das Wirken dieser Kraft an und in allen Dingen als Inbegriff des Bestehenden gelten lassen. Ihr müsst weiter daraus folgern, dass auch das Gedankengut geistige Kraft ist, dass das Denken der Menschen sich immer konzentrieren wird auf das, was durch seinen Willen in ihm lebendig wird. Ist nun der Geist aus Gott am Werk, so lenkt dieser den Willen des Menschen erklärlicherweise auch dem zu, was in göttlicher Ordnung, das heißt, von Gott gewollt ist. Und so wird das Gedankenleben dieses Menschen sich natürlich so entwickeln, dass er nicht anders als im rechten Erkennen der Dinge stehen kann. Er wird wissen und fühlen, dass diese Kraft, der Geist aus Gott, doch stark genug ist, um alles falsche Denken auszuschalten, dass Irrungen eben nur dort möglich sind, wo dieser Geist schlummert, wo in der Nacht des Geistes jeglicher Irrung Vorschub geleistet wird. Licht und Wahrheit ist untrennbar, wie auch die Nacht und die Lüge eins sind. Es geht so nach dem Weg der Wahrheit, der nur die Wahrheit sucht. Denn dessen Wille ist von geistiger Kraft schon erfasst. Und diese geistige Kraft hat die Übermacht eben durch den Willen zur Wahrheit. Was ihr in der Schöpfung sehen könnt, ist euch nur rein äußerlich schaubar. Doch um die innere Gestaltung sehen zu können, müsset ihr vom Gottesgeist wohl unterrichtet sein. Ihr müsset diesem glauben, da auf Erden das restlose Schauen bis ins feinste Bestandteilchen für euch nicht angängig ist. Doch die Lehren des göttlichen Geistes sind unbedingte Wahrheit. Alle Schöpfungen im Weltall sind ihm bekannt. Nur dem äußeren Menschen sind alle diese Begriffe fremd. Und daher werden auch die Lehren über die Schöpfung von den Menschen ungläubig und widerwillig aufgenommen. Wo nun nicht der Wille, in der Wahrheit zu stehen, Anlass ist zu forschen, wo nur lediglich wissenschaftlicher Ruhm und Anerkennungssucht den Forschergeist rege werden lassen, dort ist auch dem Geist der Lüge Macht gegeben. Und es kann der Mensch ebenso Irrungen ausgesetzt sein, trotz exaktester Arbeit und wissenschaftlichem Streben. Das Gedankengut eines solchen Menschen ist nicht nur von guter geistiger Kraft beeinflusst, sondern auch den Einwirkungen der Gegenmacht ausgesetzt. Es ist also für solche Forschungen keine sichere Gewähr der unbedingten Wahrheit gegeben. Und außerdem ist es unendlich schwer, solche Probleme zu lösen, die bis in die tiefsten Schöpfungsgeheimnisse hineingreifen, während dem Menschen durch den in ihm erweckten Gottesgeist klarstens Antwort wird, auch in unlösbar erscheinenden Fragen, denn ihm ist nichts fremd in der gesamten Schöpfung. Und so ist aller geistigen Offenbarung der größere Wert beizulegen. Doch ohne Glauben werden euch diese unannehmbar erscheinen so lange, bis auch in euch der Gottesfunke entzündet ist und der göttliche Geist euch einführt in die Geheimnisse der Schöpfung. Amen.